Herzlich willkommen zur Glory Life Schule heute Abend. Halleluja. Heute haben wir einen besonderen Abend. Ja, heißen wir mal die jetzt am Video und nochmal herzlich willkommen. Halleluja. Heute Abend haben wir was Besonderes vor. Wir hatten so auf dem Herzen immer mal wieder, auch in der Glory Life Schule, in der wir ja sonst durch den Rhythmus einfach von 2 Lehrstunden immer, was den Lobpreis angeht, immer ein bisschen eingeschränkt sind von der Zeit her, hatten wir einfach auf dem Herzen, heute mal einen Abend zu machen zwischendurch, wo wir etwas mehr Raum einfach für den Lobpreis geben wollen und gegebenenfalls bei der Lehre heute ein bisschen kürzen. Halleluja. Weil das einfach wichtig ist, dass wir auch dieses Glory-Life-Leben zusammenleben. Und es lebt sich in diesem Fluss des Geistes. Weißt du, dieses Leben ist ein Fluss. Das ist im Fluss sozusagen, im Flussleben. Die Herrlichkeit Gottes ist wie ein Strom, der sich auf die Erde ergießt. Das ist eine Bewegung, die sich ergießt. Und Lobpreis, du könntest es so vergleichen mit dem alttestamentlichen Bild. Das Alte Testament ist ja im vielen ein Vorschatten für das Neue Testament. Könntest du sagen, Lobpreis oder was Lobpreis bewirkt, Lobpreis und Anbetung bewirkt wie die Einholung der Lade. Ja? Also als David die Lade eingeholt hat nach Jerusalem, das kannst du als Vorbild dafür nehmen. Ja? Natürlich im neuen Bund als Söhne, die Herrlichkeit Gottes ist in uns, wir sind die Bundeslade. Ja? Sag mal, ich bin die Bundeslade. Halleluja. Oder der Tempel besser gesagt. Nein, so muss man sagen. Ich bin der Tempel, also zurückgestrichen. Sage, ich bin der Tempel, die Bundeslade ist in mir, die Herrlichkeit Gottes. Amen. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade, ja, sie ist in dir. Und gleichzeitig ist es so, dass in dem Moment, wo wir zusammenkommen und gemeinsam Gott loben und preisen, dann ist es so, wie wenn diese Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, aus uns herauskommt, sich vereinigt mit der Herrlichkeit, die in den anderen ist und somit die Atmosphäre zu erfüllen beginnt. Und das führt dann zur Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Und das ist das, was Habakuk 2,14 für die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt, voraussagt, dass die ganze Erde davon erfüllt sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Die Menschen in der Welt, die Ungläubigen, werden die Herrlichkeit Gottes nicht erkennen, wenn sie nicht spürbar ist. Ja, wenn sie nicht in der Atmosphäre spürbar ist, wenn sie nicht spürbar ist durch entsprechende Zeichen und Wunder, die hervorkommen, wenn Gott sich nicht irgendwie zeigt, ja, dann ist für die Menschen in der Welt nicht nachzuvollziehen, warum die Herrlichkeit Gottes ausgerechnet hier in diesem Gebäude sein soll und nicht nebenan da vorne irgendwie, wo sie Disco haben oder so. Ja, ja, das ist auch Atmosphäre, verstehst du? Das ist auch Atmosphäre, ist halt eine andere Atmosphäre. Party-Atmosphäre oder was auch immer, oder okay, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Herrlichkeit Gottes will sich erweisen als eine Atmosphäre. Sie will sich erweisen anfassbar. Und der Lobpreis und die Anbetung des Volkes Gottes, Psalm 22 sagt es, ist der Ort, durch den oder ist die Aktivität, sage ich mal, durch die die Herrlichkeit Gottes am allermeisten freigesetzt wird. Amen. Das ist wie die Einholung der Bundeslade sozusagen. Ja. Also wir holen heute Abend wieder neu die Bundeslade sozusagen, die eigentlich ja in uns ist, aber wir holen sie aus uns heraus und holen sie ein und bringen sie sozusagen hier zur Manifestation in diesem Raum. So ungefähr. Es ist immer schwierig, geistliche Dinge mit natürlichen Bildern zum Ausdruck zu bringen, das merkst du, aber so ungefähr kannst du es vergleichen. Ja? Also schauen wir es uns einfach mal kurz an, was David gemacht hat und wie das abging damals, als er die Bundeslade eingeholt hat, weil das gibt uns gleich ein bisschen Inspiration für unsere Zeit, die jetzt vor uns liegt. Manche fangen schon an zu lachen, die ahnen schon einiges. Halleluja. Also keine Angst, du musst dich jetzt nicht bis auf einen leinenen Ephod ausziehen oder so. Dieses Detail müssen wir jetzt nicht unbedingt übertragen. aber es heißt da, ja, da ging David hin und holte die Lade Gottes, und jetzt heißt es als erstes, mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Also eine wesentliche Zutat zur Einholung der Bundeslade ist die Freude. Ja? Die Herrlichkeit Gottes setzt sich frei, wenn das Volk Gottes in Freude ihn preist und lobt. Ja? Also nicht nur klatscht in die Hände und jauchzt. Huhu. Verstehst? Es geht nämlich noch weiter. Das heißt hier nämlich, und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und einen Mastkalb, und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, und David war mit einem leinenen Ephod bekleidet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Das heißt, die Freude, die zum Ausdruck kam, war offensichtlich eine sehr überschwängliche Freude, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man könnte auch sagen, es war extremer Krach. Ja? Das war richtig laut. Amen. Ich meine, Hörnerschall, gell? Du kennst ja die Shofar-Hörner. Ich meine, da musst du schon einen besonderen Sinn dafür haben, damit du das nicht als Krach empfindest teilweise. Ja, ja, das ist richtig massiv. Ja? Das heißt, es war richtig massiv. Und wenn sie jauchzten, an einer anderen Stelle in der Bibel heißt, sie jauchzten, dass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. Steht in der Elberfeld-Übersetzung. Ja? Sie jauchzten so, dass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. Das heißt, dieses Jauchzen, das war nicht nur so ein gedämpftes Klatschen in die Hände und jauchzt, huhu, sondern das war so richtig voll. Die haben richtig reingeknallt. Denen ging es auch nicht darum, ob sie jetzt richtig gesungen haben oder falsch gesungen haben, sondern Hauptsache überschwänglich. Ja? Hauptsache voll rein. Weißt du? Und das können wir brauchen. Gerade als deutsche Christen brauchen wir davon mehr. Halleluja, Amen. Weil manches ist noch manchmal ein bisschen, gerade Lobpreis, nicht bei uns vielleicht so stark, aber sonst insgesamt kann man schon so sagen, ist oft noch mit sehr, sehr angezogener Handbremse. Ja? Und bei David war es das absolute Gegenteil. Ja? Das heißt, er tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Ja? Ich meine, Jesus hat gesagt, die den Vater anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das, was da zum Ausdruck kommt, als er mit ganzer Kraft tanzte. Weißt du, der hat nicht nur sich so zu 80% in den Lobpreis reingegeben, sondern er hat sich zu 100% reingegeben. Er hat gesagt, mit ganzer Kraft und gejaucht, und dann hat er die Hörner geblasen, und dann hat er noch, das ist auch der Hammer, dann hat er noch alle paar Schritte ein kostbares Opfer dargebracht. Also er hat zwischendurch ja noch schwer geräuchert, ja. Das ist auch ein Vorschatten. Was heißt das? Das heißt, er hat tatsächlich alles, was ihm wichtig war, alles, was ihm kostbar war, weil, ich meine, das waren teure, er hat ja nicht nur Turteltauben geopfert, sondern er hat Mastkälber und Stiere, also das waren so die teuersten Tiere, die hat er geopfert. Das heißt, das, was wert war. Ja? Also er hat sich, man könnte so sagen, um es mit geistlichen Worten des Neuen Bundes auszudrücken, er hat sich wirklich voll reingegeben. Mit seinem ganzen Leben hat er sich in diese Einholung der Bundeslade reingegeben. Er hat sich voll reingegeben in diese Anbetung, voll in diesen Lobpreis reingegeben. Ja? Und das hat die Bundeslade nach Jerusalem gebracht. Das ist auch im Neuen Bund das, was tatsächlich die Herrlichkeit Gottes in Manifestation bringt. Ja? Deine Entschiedenheit, unsere Entschiedenheit, unsere Freimütigkeit, wirklich alles da reinzugeben, nicht mit angezogener Handbremse. Sag mal zum Anfang, ich löse die Handbremse. Irgendjemand hatte mal ein Lied geschrieben, das kommt mir gerade, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Lobpreisleiter, der hat ein Lied geschrieben, es hieß, ich löse die Bremse. Das war eine gute Sache. Halleluja. Haben wir schon lange nicht mehr gesungen, aber ich weiß gar nicht mehr, das ist schon Jahre her. Aber das ist ein gutes Motto. Ich löse die Bremse. Amen. Ich löse die Bremse. Halleluja. Sag mal, ich löse die Bremse. Und ich gebe mich voll rein. Und ich lasse mich voll los. Mit ganzer Kraft lobe ich den Herrn. Mit Entschiedenheit. Mit Lautstärke. Mit Jauchzen. Mit Jubel! Juhu! Yeah, mach gleich weiter! Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke für deine Herrlichkeit! Danke, dass du deine Herrlichkeit freisetzt in unserer Mitte! Danke, Heiliger Geist, für diesen Abend der Herrlichkeit! Für diesen Abend deines Wirkens, deiner Kraft, deiner Segnungen, deiner Fülle. Halleluja. Herr, du hast alles verdient von uns, Herr. Alles, was wir haben, Herr. Und deswegen geben wir uns rein mit ganzer Kraft, Herr. Volle Kanne. In Jesu Namen. Amen. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Danke für diesen Lebensraum deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, dass wir nirgendwo anders mehr zu leben brauchen als in deiner Herrlichkeit, Jesus, Herr. Du hast den Weg ein für alle Mal für uns freigemacht, Herr. Und jetzt können wir ein für alle Mal leben, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Danke für dieses Herrlichkeitsleben, Herr, das du uns gegeben hast, Herr. Danke, dass deine Herrlichkeit in uns ist, Herr. Und dass sie aus uns hervorkommt, Herr. Und die ganze Atmosphäre füllt, den ganzen Raum füllt, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass diese Atmosphäre die Engel anzieht, Herr, und bereits angezogen hat hier heute Abend, Herr. Danke, dass dieser ganze Raum gefüllt ist, wirklich mit himmlischen Kreaturen, Herr, mit himmlischen Heerscharen, Herr, mit dem Himmel einfach, Herr, mit dir, Jesus, Herr. Halleluja. Ah, wir preisen dich, Herr. Wir sind wie ein Fisch im Wasser, Herr. So sind wir als Menschen, Herr, als geistliche Wesen, Herr, in deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, danke, danke, danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, genieß es, genieß es. Weißt du, das ist dein Zuhause. Seine Herrlichkeit ist dein Zuhause. Oh, oh, oh, oh, oh. Nie mehr woanders. Oh, oh, als in seiner Herrlichkeit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Danke, Jesus. Und weißt du, Jesus hat ein sehr entscheidendes Wort gesagt. Und dieses Wort hieß, es ist vollbracht. Amen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus sieht alles immer bereits vom Ende her. Auch wenn du noch zugerüstet wirst und durch Prozesse gehst hier auf dieser Erde, manchmal auch durch Bedrängnisse, dann sieht er alles schon vom Ende her. Das heißt, wie sieht er dich als Glory Life Schüler? Wie sieht er dich? Er sieht dich bereits vollkommen als diesen übernatürlichen Weltveränderer. Amen. Er sieht dich bereits vollkommen zugerüstet, ausgerüstet mit Christus in dir, der Gestalt gewonnen hat, als diesen Wunderwirker, als diesen mächtigen, starken Sohn, der diese Erde verwandelt. Amen. So sieht er dich bereits. Halleluja. Weißt du, das musst du dir immer wieder neu bewusst machen. Weil manchmal will dir da einer im Ohr was anderes sagen. Und er will dir sagen, hey, wo ist der übernatürliche Weltveränderer? Amen. Er will sagen, was ist los mit dir? Weißt du, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und das, was er in dir begonnen hat, ist aus seiner Sicht bereits vollbracht. Das heißt, du kannst dich extrem entspannen. Du bist in dieser Schule der übernatürlichen Weltveränderer und Jesus sieht dich bereits als vollendeten übernatürlichen Weltveränderer. Halleluja. Amen. Er sieht die Prozesse, durch die du noch gehst und auch noch gehen musst manchmal. Die Verwandlungsprozesse und die Transformationsprozesse. Und er begleitet dich dadurch. Aber gleichzeitig sieht er immer bereits das Endergebnis. Du Herrliche, du Herrlicher. Amen. Du Verherrlichter, du Verherrlichte. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Halleluja. Das heißt, so sieht er dich. So sieht er dich. Und er, weißt du, er schaut dich an, er schaut dich an und du siehst vielleicht deine Unvollkommenheiten und du siehst vielleicht noch deine Veränderungsbedürfnisse und Transformationsprozesse und was weiß ich was, du siehst es, aber er schaut dich an und er sagt einfach, hey, es ist vollbracht. Es ist schon vollbracht. Ich habe es schon getan Ich bin durch das Kreuz durchgegangen und es ist vollbracht. Ich habe es schon getan. Ich habe es schon gemacht. Du kannst sicher sein, wenn du dich in meine Arme fallen lässt, du kannst sicher sein, es kommt hervor. Amen. Halleluja. Es ist sein Wort, das dich hervorbringt. Es ist sein Wort. Und sein Wort über dir heute Abend ist, Elke, ich schaue dich an und ich sage, es ist vollbracht. Amen. In dir gewinnt Christus vollkommen Gestalt. Astrid, es ist vollbracht. In dir gewinnt Christus vollkommen Gestalt. Es ist schon vollbracht. Okay, ich kann jetzt jeden Namen einsetzen, aber dann ist die Zeit um. Halleluja. Und auch jeden Namen von all denen, die über online zuschauen, über 300 Namen, dann sind wir heute Abend gar nicht mehr fertig. Aber du kannst selber deinen Namen einsetzen. Und Jesus setzt deinen Namen und dann sagt, ciao, es ist vollbracht, Aurelia. Es ist vollbracht. Du gehst hier auf diese Erde, du gehst einfach durch und es ist vollbracht. Halleluja. Und dieses Leben, das er in dich hineingelegt hat, es kommt hervor. Amen. Es ist unstoppbar. Diese Herrlichkeit, die er in dich hineingegeben hat durch seinen Geist, sie kommt hervor und sie ist unstoppbar und sie verwandelt diese Erde. Diese Wunderwirksamkeit, die er in dich hineingelegt hat, sie kommt hervor und sie verwandelt diese Welt. Halleluja. Oh, danke Jesus. Sie kommt hervor. Du hast es geschafft, verstehst du? Du hast es geschafft. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Woo, woo. Yeah, yeah, yeah. Wir sind nicht zu stoppen. Wir sind nicht zu stoppen. Wir sind nicht zu stoppen. Sing mit mir. Wir sind nicht zu stoppen. Wir sind nicht zu stoppen, in dir, Jesus. Wir sind nicht zu stoppen, wir sind nicht zu stoppen, wir sind nicht zu stoppen, in dir. Wir sind nicht zu stoppen, wir sind nicht zu stoppen, wir sind nicht zu stoppen, in dir. Vater, wir danken dir für diese Schule, Herr. Wir danken dir, dass wir hier von dir zugerüstet werden, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir hier durch dein Wort, das die Kraft hat, uns aufzubauen und ein Erbe zu geben unter den Geheiligten, Herr. Dass wir hier durch dein Wort hervorgebracht werden, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir hier durch dein Wort verwandelt werden, Herr. Transformiert werden, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir hier durch dein Wort und durch deinen Geist in unserer Bestimmung bestätigt werden, Herr. Herr, dass die Beauftragung, Herr, die du vor Grundlegung der Welt für uns vorgesehen hattest, Herr, dass sie uns immer klarer wird, Herr. Dass sie immer mehr hervorkommt in jedem Einzelnen, Herr. Die Bestimmung, Herr. Die Berufung, Herr. Danke, Vater, für Zurüstung. Danke für Beauftragung, Herr. Danke für Sendung. Halleluja. Danke, Jesus, dass du die Söhne und die Töchter in dieser Schule wirklich vollkommen in Christus darstellst, Herr. Herr, so wie du uns vor Grundlegung der Welt gesehen hast, Herr. Und so wie du uns jetzt immer noch und immer wieder siehst, Herr. Vollkommen in dir, Herr. In dieser Bestimmung, in dieser Herrlichkeitsbestimmung. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Berufungen bestätigst, Herr. Danke, dass du, ja, ich empfinde so, einige sind hier und die werden wirklich die nächste Zeit einfach in dieser Schule erleben, dass sie wirklich von Gott Dinge, die lange verschüttet waren in ihrem Inneren, dass diese Dinge wieder neu an die Oberfläche kommen und es wird dir neu bewusst, das ist meine Bestimmung. Halleluja. Du bist vielleicht schon länger Christ und schon länger unterwegs und Dinge waren wie verloren gegangen oder verschüttet durch was auch immer, Umstände oder einfach welche, was auch immer da war in deinem Leben. Aber Dinge waren wie verschüttet. Aber Gott wird die nächste Zeit wirklich diese Dinge ganz neu freilegen. Ja, wie ein Archäologe, der Dinge freilegt, während er buddelt. Ja. So bringt er wirklich diese Dinge neu zum Vorschein in dir und stellt sie neu auf den Leuchter. So wie ein Archäologe seine ausgegrabenen Vasen so dann auf einen Sockel stellt und allen zeigt und ausstellt. So wird es dir bewusst, ganz neu bewusst, was die Höhe und was die Breite deiner Berufung in Christus ist. Halleluja, Halleluja. Und dann sind andere hier oder auch am Video und bei dir ist es so, du hast bisher noch überhaupt nie groß eine Ahnung gehabt, wozu du eigentlich berufen bist von Gott. Und vielleicht bist du noch gar nicht so lange dabei und glaubst noch gar nicht so lange an Jesus und gehst noch gar nicht so lange mit ihm. Und bei dir wird einfach in der nächsten Zeit wirklich diese Berufung und Bestimmung völlig, völlig neu hervorkommen. An die Oberfläche kommen und dir bewusst werden. Halleluja, weil das ist das Werk Gottes. Das ist das Werk Gottes. Er stellt jeden vollkommen in Christus dar. Er hat für jeden seinen perfekten Platz. Er hat für jeden seine perfekte Bestimmung. Halleluja, Halleluja. Und dann sind andere da und die werden einfach die nächste Zeit bestätigt werden in dem, was sie eigentlich schon wissen und darin gestärkt werden. Und es wird so stark werden, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass es aus dir herausfließt. Es wird einfach so die Oberhand gewinnen in dir, als dass du gar nicht mehr zurückhalten kannst. Halleluja, du kannst nicht mehr zurückhalten. Weil einfach diese Berufung Gottes in dir, wie Jeremia hat mal so gesagt, es brennt in meinen Gebeinen. Es muss raus. Juhu. Danke, Jesus. Und bei einigen wird wirklich dieses Brennen erhöht, sodass du gar nicht mehr anders kannst, als es herauszulassen. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, ja. Halleluja. Du hast uns berufen, Herr, dem Bilde deines Sohnes gleichförmig zu sein. Und wen du berufen hast, den hast du auch gerechtfertigt, Herr. Und wen du gerechtfertigt hast, den hast du auch verherrlicht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, ich spüre es im Raum, dass wie eine prophetische Salbung, die gerade fällt. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich jetzt nicht die Hälfte der Leute, aber so 2 oder 3 Leute, würde ich sagen, spüre ich einfach, dass wirklich die Salbung auf dich fällt, wie auf dich fällt, prophetisch auf dich fällt. Und solltest, selbst wenn du das vielleicht noch nie getan hast, solltest du wirklich das aus dir hervorkommen lassen und rauslassen. Und ich möchte einfach die Möglichkeit geben, wirklich nach vorne zu kommen und das, was der Heilige Geist durch dich sagen möchte, weiterzugeben und rauszulassen. Weil da ist eine Salbung, die fällt, gerade jetzt in Jesu Namen. Ich setze es frei, Vater, in Jesu Namen, diese prophetische Salbung, dass sie fällt auf jeden Einzelnen zu einem Maß und dass sie fällt auf einige in einem besonderen Maß, in dem Namen Jesus, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass dein feuriges Wort, Herr, dein feuriges Wort, Herr, hervorkommt in Jesu Namen, in den Söhnen und Töchtern Gottes, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die Drea hatte gerade eben vorher ein Bild gehabt, dass der Löwe brüllen soll. Halleluja. Dass Gott möchte, dass der Löwe brüllt. Der Löwe von Juda, ja, Jesus in uns. Dass dieser Löwe brüllt in uns. Halleluja. Es geht nicht nur um das Brüllen, dass du jetzt brüllst, sondern es geht darum, dass das, was wie Feuer in dir brennt, herauskommen kann. Halleluja. Und ich glaube, dass wir 2 oder 3 Weissagungen oder Worte hören sollten, wo einfach der Heilige Geist auf Leute jetzt gerade gekommen ist. Und du solltest einfach weitergeben. Also einfach mit dem Fluss gehen. Weißt du, es kann sein, dass du vielleicht nur die ersten paar Sätze oder so weißt und vielleicht noch gar nicht weißt, wo das ganze Wort hinführt. Du musst nicht alles im Detail wissen. Sondern wenn du merkst, dass die Salbung auf dich kommt oder gekommen ist, dann komm einfach nach vorne und dann wird der Heilige Geist dich führen und es wird fließen und es wird passen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Sag laut und deutlich. Halleluja. Da kommen manchmal Worte zu dir und du sagst, ja, nächstes Mal. Mm. Aber lass die fließen, diese Worte, und wiederhol, und du wirst sehen, wie ein Fluss mit Herrlichkeit, mit deiner Verstärkung und Halleluja. Was kommt von deinem Mund, da kommt in Wirklichkeit, kommt diese Substanz und erfüllt dich. Vertraue dich mir. Amen. Halleluja. Genau, das ist eine Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Halleluja. Also, geh hinein in diesen Fluss. Komm nach vorne, wenn der Heilige Geist dir etwas oder einfach eine Salbung auf dir drauf ist. Halleluja. Du hast das, ja? Halleluja. Ich habe immer dieses Wort, lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Ja. Und Gott sagt dir heute Abend, lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Ja. Ich habe den Eindruck, sind manche da, und du bist unter das Joch von Menschen gekommen. Was Menschen gesagt haben, was Menschen gedacht haben, was auch immer, aber du bist unter dieses Joch gekommen, dass andere dich leben, gar nicht mehr Gott dich leben kann, sondern dass ein Mensch dich lebt oder eventuell Ehepartner, egal, was auch immer. Aber Gott sagt, ich tritt heraus und tritt heraus in die Freiheit, die ich für dich erkauft habe. Yes. Tritt heraus und lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Yes. In mir ist Freiheit, in mir ist nicht Zügellosigkeit, in mir ist Freiheit, und fürchte dich nicht vor der Freiheit. Fürchte dich nicht, um diese Freiheit hinauszutreten, weil ich habe dich zur Freiheit bestimmt und nicht unter dem Joch von Menschen zu sitzen. Ja. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Nimm das für dich, wenn das für dich ist. Halleluja. Halleluja. Ja, wir setzen es frei im Raum. Wenn es für dich ist, streck einfach deine Hände aus. Danke, Vater. In dem Namen Jesus zerbrechen wir in Jesu Namen jedes Joch von Menschen gefallen, Herr. Jedes Joch von Menschenfurcht in Jesu Namen. Und wir sagen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit in Jesu Namen. Und wir setzen diese Söhne und Töchter Gottes jetzt frei in dem Namen Jesus für die Freiheit, für die Christus uns frei gemacht hat, Herr. Halleluja. In Jesu Namen, Herr. Empfang es, gerade jetzt in Jesu Namen. Sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die Salbung bewegt sich. Die Engel bewegen sich auch. Halleluja. Das sind Wirbel. Halleluja im Raum. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du merkst, da ist ein Geist der Weissagung, da kommt die Salbung auf dich. Komm einfach nach vorne. Gib es einfach weiter. Wir fließen einfach weiter in dem, was der Heilige Geist tut. Ich habe gesehen, wie wir unsere Münder weit aufgemacht haben und wie wir das Wort Gottes neu gegessen haben und wie diese Buchstaben lebendig in uns wurden und herausspulten und wie wir die Menschen damit erreicht haben. Aber es ist eine Entscheidung, das Wort Gottes neu zu essen. Amen. Halleluja. Ich habe einen Menschen gesehen, der hatte so einen Sack dabei und der hat immer, wenn er jemanden gesehen hat, der irgendjemand anders gedient hat, sei es in Heilung oder in prophetischen Reden oder egal was, was ihm so gefallen hat, das hat er in den Sack gepackt und da hat er verschiedene Sachen gesammelt, weil er immer dachte, das möchte ich auch und das möchte ich auch und das will ich eigentlich auch noch und das möchte ich auch. Und irgendwann war der Sack, er hat ihn immer so mitgetragen, hat gesammelt und gesammelt und irgendwann hat er in den Sack geguckt und der war leer. Und dann war er total enttäuscht. Und Gott sagt zu dir, du musst nicht nach anderen gucken und so sein wollen wie andere und das machen, was andere haben, sondern Gott ist gekommen und hat dir ein Geschenk gegeben und das ist für dich und das darfst du auspacken und mit dem lebst du und das ist volle Kanne Gott dann drauf und Gott drin. Ja. Also versuch nicht andere zu kopieren, sondern nimm das, was Gott dir gibt. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hat noch jemand einen Eindruck gehabt? Hat noch jemand ein Wort gehabt? Sarah? Halleluja. Also ich habe so Feuer gesehen bei so einem Heißluftballon und Gott möchte wirklich dieses Feuer rauslassen, dass der Heißluftballon noch viel höher steigt und wir sollen das einfach zulassen. Mhm. Amen. Amen. Halleluja. Ich habe vorher gesehen, wie so eine Person auf mich zugekommen ist und ich weiß, es war Gott gewesen oder Jesus und er ist auf mich zugekommen und ich war auf einmal in ihm und er war aber viel größer, also wie so geistförmig und dann stand er auf einmal hinter mir und er hatte eine ganz große Perspektive von allem und wie du auch vorher gesagt hast, hat er das Ende gesehen. Ich hatte nur die Perspektive von der Größe, wie ich war. Und er hatte, stand aber in mir und er hatte die, hat alles gesehen bis zum Ende. Amen, so ist es. Halleluja. Genau das ist wir in ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh ja. Danke, Heiliger Geist, für dein wunderbares Wort. Danke, Herr. Danke für dein wunderbares Wort, kombiniert mit deinem wunderbaren Geist. Danke für die perfekte Mischung, die uns vom Himmel her verwandelt. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass wir in dir sind und du in uns. Oh, danke, Jesus, dass diese Einheit uns immer stärker bewusst wird. Danke, Jesus, dass diese Einheit immer stärker hervorkommt und dass wir so über uns selber hinauswachsen. Oh, über uns selber hinauswachsen. Über unsere Begrenzungen, über unsere Schwächen, über unsere seelischen Abhängigkeiten, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir darüber hinauswachsen, Herr. Danke, dass du uns deine Perspektive gibst. Danke, dass du uns deine Sicht gibst. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns den Blick öffnest, den Blick weitest, Herr. Und dass du sagst, komm hier herauf. Oh, komm hier herauf. Oh, kommt hier herauf, ihr Glory Life Schüler, kommt hier herauf. Oh, ich will euch Dinge zeigen. Oh, ich will euch Dinge zeigen. Oh, ich will euch Offenbarung zeigen. Oh, ich will euch Leben zeigen. Oh, ich will euch Leben zeigen. Leben, Leben, Leben, Leben, das in mir ist. Leben wie im Himmel, Leben im Überfluss. Oh, Leben, Leben in euch, Leben durch meinen Geist, Leben in meiner Herrlichkeit. Oh, kommt hier herauf, oh, kommt hier herauf, oh, kommt hier herauf, oh, kommt hier herauf. Da ist der Ruf, da ist der Ruf, oh, da ist der Ruf. Antworte, antworte auf den Ruf, sag ja, ich komme. Oh ja, ich komme. Oh, oh ja, ich komme. Ich steige auf. Ich steige auf. Ich steige auf. Ich erhöhe das Feuer im Heißluftballon, dass er aufsteigen kann. Und ich werfe Ballast ab. Halleluja, dass ich aufsteigen kann. Aufsteigen in der Herrlichkeit des Herrn. Aufsteige in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke für den Himmel. Oh, danke für den Himmel, der hier ist. Danke für den Himmel in uns. Danke für den Himmel auf Erden. Danke für eine neue Sicht, eine neue Perspektive. Danke, danke, danke, danke, danke. Oh, danke für dein Kreuz. Danke für dein vollbrachtes Werk. Danke, oh, danke. Oh, danke, danke, oh, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Sag ihm einfach danke, sag ihm einfach danke, er hat es vollbracht, Halleluja, sag ihm einfach danke, sag ihm einfach danke, Halleluja. Halleluja. Danke. Oh, danke. Danke. danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke. Oh, Halleluja. Spürst du das, seine Gegenwart? Spürst du es, wie mächtig der ganze Raum erfüllt ist mit seiner Gegenwart? Halleluja. Danke. Danke. Danke. Danke, Jesus. Oh. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, während du dir einen Platz suchst, in seiner Gegenwart bist du zu Hause. Halleluja. Hier bist du zu Hause. Hier in seiner Gegenwart bist du zu Hause. Halleluja. Halleluja. Römer 6, Vers 4 heißt es: So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, in Neuheit. Gott hat dir ein neues Leben gegeben. Gott hat dir eine neue Art zu leben gegeben. Und diese Art zu leben ist die Christusart zu leben. Es ist Leben, wie er ist in dieser Welt. Amen. 1. Johannes 4,17. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Es ist ein Lebensstil. Weißt du, Glory Life, Herrlichkeitsleben, ist ein Lebensstil. Amen. Es ist nicht eine Gemeinde oder eine Denomination oder irgendwas, sondern es ist ein Lebensstil. Sag zu deinem Nachbarn, ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, der Christus hervorbringt. Es ist ein Lebensstil, der die Neuheit des Lebens hervorbringt. Es ist ein Lebensstil, der das Reich Gottes in Kraft in diese Welt hineinbringt. Und zwar aus deinem Innersten heraus. Amen. Diejenigen, die an mich glauben, hat Jesus gesagt, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, Lukas 17, 21, hat er gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes, und ich lese jetzt in der Schlachterübersetzung, die gefällt mir. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Amen. Inwendig in euch. Es muss nur noch nach außen gewendet werden. Amen. Jetzt ist es inwendig und es muss nach außen gewendet werden und es kommt hervor. Amen. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Zeig mal deinem Nachbarn auf seinen Bauch und sag, das Reich Gottes ist inwendig in dir. Amen. Bei manchen ist da ein bisschen mehr Reich Gottes, da ist der Bauch ein bisschen größer. Bei anderen ist es anders. Halleluja. Aber weißt du, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das Reich Gottes in dieser Welt nicht offenbar wird, einfach irgendwo neben uns. So bumm, da ist es. Verstehst du? Bumm, da hat sich's manifestiert. Das Reich Gottes ist nicht einfach irgendwo neben uns. Es kommt nicht einfach irgendwo neben uns hervor, sondern es kommt aus unserem Innersten hervor, indem wir als wiedergeborene Christen es freisetzen. Amen. Du könntest auch sagen, es fließen lassen. Das gefällt mir noch besser, weil es freisetzen, das klingt so anstrengend. Es ist nicht anstrengend, sondern es fließen lassen. Amen. Türe auf, fließen lassen. Halleluja. Das ist einfach. Und weißt du, das ist der Lebensstil, für den wir uns entschieden haben. Das ist der Lebensstil, den du hier in dieser Schule lernst. Es ist der Lebensstil des Fließenlassens. Es ist der Lebensstil der Übernahme durch den Heiligen Geist, der das, was in dir ist, herausbringt, herausfließen lässt. Halleluja. Und die ganze Welt um dich herum damit füllt. Eieieiei. Merkst du es schon? Von deinem Nachbarn geht auch was aus. Amen. Weißt du, das darfst du nicht vergessen. Weißt du, Gott ist nicht einfach irgendwo in der Atmosphäre, sondern er ist da, wo die Söhne und Töchter ihn freilassen. Die Söhne und Töchter spielen die Schlüsselrolle in der Freisetzung dieses neuen Lebens. Halleluja. Und dieses neue Leben, weißt du, dieses neue Leben ist dem Wesen nach auf Expansion aus. Das heißt, es will raus, verstehst du? Dieses neue Leben ist dem Wesen nach nicht darauf aus, dass du es nur für dich behältst. Amen. Weißt du, wir sind keine Buddhisten, die einfach nur den ganzen Tag darüber meditieren, was für ein tolles Leben sie haben im Geist oder wo auch immer in irgendwelchen geistlichen Sphären, sondern dieses Leben, das wir empfangen haben, will raus. Amen. Halleluja. Dieses Leben ist auf Expansion aus. Dieses Leben will nach draußen zu den Menschen. Dieses Leben will zu den Verlorenen. Dieses Leben will zu den Kranken. Dieses Leben will zu den Gebundenen. Halleluja. Dieses Leben will die Mächte und Gewalten da draußen in der Welt runterreißen, entmachten und öffentlich zur Schau stellen. Dieses Leben will die teuflischen Ideologien, unter denen Menschen gefangen sind, eliminieren. Amen. Dieses Leben will diese Welt verwandeln. Halleluja. Und du bist mittendrin. Amen. Du bist, genauer gesagt, für dein Umfeld die Hauptperson. Das ist schön, oder? Halleluja. Sag mal, ich bin die Hauptperson. Ja. Amen. Gleichzeitig aber, das musst du auch sehen, gleichzeitig aber ist es so, dass dieses Leben, dieses Herrlichkeitsleben nur in Gemeinschaft zustande kommt und hervorkommt. Dieses Herrlichkeitsleben ist kein Einzelleben, sondern es ist ein Gemeinschaftsleben. Es kommt durch den Leib hervor. Es kommt durch dich als Teil des Leibes hervor. Es kommt niemals losgelöst von Gemeinschaft hervor. Es kommt niemals losgelöst vom Leib hervor. Es ist ein Gemeinschaftsleben. Halleluja. Das Herrlichkeitsleben ist ein Gemeinschaftsleben und doch ist es auch dein individuelles Leben. Es ist beides. Amen. Es kommt aus dir hervor, aber es kommt nur in Gemeinschaft hervor. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin so froh, dass du da bist. Ja. Weil göttliches Leben ohne Gemeinschaft gibt es nicht. Amen. Gott war von Anfang an ein Gemeinschaftswesen. Er wollte eine Familie haben, deswegen hat er die Menschheit geschaffen. Gott wollte niemals dieses Herrlichkeitsleben, das er ja immer von Anbeginn der Welt an hatte, vor Anbeginn der Welt schon hatte, er wollte es niemals für sich behalten. Deswegen hat er die Welt geschaffen. Du kannst es daran sehen. Es ist das Wesen Gottes. Von Anfang an wollte dieses Leben heraus. Gott hätte sich auch hinter den Dimensionen von den Dimensionen und so weiter verschanzen können und sagen können, wow, toll, hier genieße ich mein Herrlichkeitsleben und lass das Universum Universum sein, oder hätte es gar nicht erst erschaffen müssen, hätte einfach sagen müssen, ja, Jesus und Heiliger Geist ist super und ein paar Engel haben wir auch um uns herum, passt alles. Aber es wollte er nicht. Er wollte ein Gegenüber. Er wollte Familie. Er wollte Gemeinschaft. Und deswegen ist dieses Herrlichkeitsleben ein Familienleben. Herzlich willkommen in der Familie. Amen. Herrlichkeitsleben ohne Familie gibt es nicht. Ich meine geistliche Familie. natürliche Familie ist ein Abbild der geistlichen Familie letztendlich. Halleluja. Und weißt du, jeden Tag kommt dieses Leben, dieses Herrlichkeitsleben, neu zur Geburt, wo wir als Söhne und Töchter uns entscheiden, es rauszulassen. Jeden Tag. Halleluja. Ein ständiges Hervorfließen. Weißt du, da ist ständig was los. Oh, aber du kannst es eh mal ein bisschen lauter machen. Oh, ich spüre das so. Halleluja. Danke. Weißt du, weil da ist etwas, was hervorfließt, stehen, das pulsiert. Amen. Das pulsiert. Weißt du, dieses Leben pulsiert. Es ist ein pulsierendes Leben. Es ist ein reales Leben, das durch die Söhne und Töchter pulsiert. Und es jeden Tag neu in dieser Welt da draußen zur Geburt kommt, durch dich und durch mich. Hammer, ha? Wir sind mittendrin. Weißt du, und der ganze Himmel schaut begeistert zu. Und ich sag dir, er schaut nicht nur zu, er möchte daran teilhaben. Er möchte dabei mithelfen. Die Engel, wir haben es gerade, heute mache ich die letzte Stunde zum Thema Engel. Wir haben es von den Engeln gerade. Die Engel wollen nichts mehr, als dass sie mithelfen können bei dem Hervorkommen dieses Lebens. Amen. Das ist ihr Auftrag. Dafür sind sie uns als dienstbare Geister gegeben, um uns zu helfen, dieses Herrlichkeitsleben in dieser Welt zur Geburt zu bringen. Dafür sind sie uns gegeben. Dafür sind die himmlischen Heerscharen an unsere Seite gestellt. Dafür stehen sie bereit, um durch uns, weißt du, dieses Leben in Kraft, in Herrlichkeit, in Substanz, weißt du, in himmlischer Substanz hervorzubringen. Ich habe schon darüber gelehrt, Engel sind extreme Herrlichkeitsträger. Das heißt, sie tragen diese Substanz. Und sie wollen, weißt du, wenn da Söhne sind, die ihren Stand einnehmen und sagen, jawohl, ich trete ein für dieses Herrlichkeitsleben, ich nehme meinen Stand ein als Sohn, dann sind die Engel, das so schnell kannst du gar nicht gucken, sind sie da, um diese mächtige Herrlichkeit und Gegenwart, die sie tragen, mit dir zu teilen oder dir mitzuteilen oder mit dir gehen zu lassen, zur Unterstützung, damit dieses Leben durch dich die Oberhand gewinnt. Amen. Halleluja. Ai. Wir haben das letzte Mal gesehen, als ich über Engel gesprochen habe, wir haben gesehen, dass unsere Position in Bezug auf Engel ganz klar ist. Wir sind in dieser Zeit noch für eine kurze Zeit dem natürlichen Menschen nach unter die Engel gesetzt, so wie Jesus eine kurze Zeit unter die Engel gesetzt war, gemäß Hebräer 2. Aber am Ende, im Geist, oder nein, am Ende sowieso, werden wir Engel richten. Und im Geist sind wir bereits mit Jesus in eine Position versetzt, wo das Wort sagen kann, dass die Engel uns als dienstbare Geister gegeben sind. Amen. Das heißt, durch unseren, wenn Söhne und Töchter ihren Stand in der richtigen Weise einnehmen für dieses Herrlichkeitsleben, dann kommen die Engel in Bewegung. Amen. Wer von euch möchte mehr Bewegung der Engel in seinem Umfeld? Halleluja. Wow. Amen. Weißt du, da wird es spannend. Weißt du, Engel sind immer für eine Überraschung gut. Wenn du nicht auf Überraschungen stehst, dann solltest du möglichst ihren Dienst nicht in Anspruch nehmen. Weißt du, aber sie sind immer für Überraschung gut. In der Bibel kannst du es sehen. Ja? Wenn Engel freigesetzt waren, gab es immer Überraschungen. Ja? Elia zum Beispiel lag unter dem Ginsterstrauch und dachte sich, wow, mein Dienst ist beendet. Alles erledigt. Isabel hat sich doch als mächtiger erwiesen und hat geträumt, geschlafen. Ich weiß nicht, was er geträumt hat, kommt nicht. Aber er hat geschlafen, ist aufgewacht. Oh, man sieht da neben ihm ein Brot, Wasser und ein Engel. Er sagt, Elia, iss. Iss. Der Weg ist weit. War Überraschung. Er dachte, der Weg ist zu Ende. Aber der Engel sagte, der Weg ist weit. Hier ist was zu essen. Mitten in der Wüste und im Ginsterstrauch. Wo kam das Brot her? Frag mich nicht. Muss die Engel fragen. Es war ein Engel, der es gebracht hat. Ja, vom Himmelsbäcker wahrscheinlich. Ja. Vom Manna-Bäcker. Amen. Das ist interessant. Im Psalm 78, Vers 25 wird das Manna als das Brot der Engel bezeichnet. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass bei der Sendung des Mannas zum Volk Israel in der Wüste damals, dass da ganz stark die Engel beteiligt waren. Wahrscheinlich die Himmelsbäckerei. Amen. Wir haben auch schon mal Manna erlebt. Ich habe mal erlebt, wo wir einen Gottesdienst hatten hier, wo am Ende des Gottesdienstes Manna auf meiner Bibel lag. Das war vorher nicht da. Das war ein schwarzer Umschlag. Meine Bibel hat einen schwarzen Umschlag. Und sie lag da und da war ein Gastsprecher da. Und er hat gepredigt und danach war der Gottesdienst zu Ende. Und ich hatte meine Bibel da vorne auf der Bühne abgelegt, weil ich, ja, halt da abgelegt. Und plötzlich drehe ich mich um und dann sehe ich auf der Bibel dieses Häuflein mit lauter kleinen Stückchen von Manna. Eins davon ist noch in der Bibel von Irina vorne reingeklebt. Mit den anderen haben wir Abendmahl gefeiert. Die haben sich dann auch noch übernatürlich vermehrt, weil es nämlich sonst nicht für alle gereicht hätte. Die ganze Gemeinde hat davon Abendmahl genommen und am Schluss blieb genau ein Stück übrig. Es waren aber am Anfang, also das Häufchen waren vielleicht waren es 20 Stück, aber es waren viel mehr Leute. Vielleicht waren, ich weiß nicht, das war damals bei einem Gemeindemittagessen, waren vielleicht 60 Leute oder so da. Und 20 Stücke haben für 60 Leute gereicht und eins ist übrig geblieben. Halleluja, Amen. Wie hat es geschmeckt? Eine gute Frage. So, wie ein bisschen wie Cracker. So eine Mischung aus süß und salzig. Oh, interessant. Und von der Konsistenz ein bisschen wie Cracker, aber nicht genau wie Cracker. Man kann es nicht vergleichen mit irgendeinem Cracker, den es gibt. Halleluja. Aber es war interessant. Amen. Sag mal, die Engel sind immer gut für eine Überraschung. Halleluja. Wer von euch möchte Überraschungen erleben die nächste Zeit? Halleluja. Also laden heute Abend die Engel ein. Amen. Dass sie Überraschungen bewirken können in unserem Leben. Wir haben das letzte Mal haben wir schon gesehen, dass wir Engel freisetzen können, sogar aktiv. Wir haben gesehen, was wir tun können, damit Engel verstärkt angezogen werden oder in Aktion kommen, zum Beispiel indem wir Gott anbeten, Lobpreis machen, im Geist und in der Wahrheit natürlich, so wie heute. Indem wir das Wort Gottes sprechen, das Wort Gottes proklamieren, weil sie wollen das Wort Gottes hören. Das Wort Gottes ist ihr Arbeitsmittel, ja, das sie brauchen, um zu wissen, was sie zu tun haben. Wir sprechen das Wort Gottes und dann wissen sie, was sie zu tun haben. Wir haben gesehen, dass wir durch Gebet, durch Geben auch, dass wir Engel freisetzen können. Und wir haben gesehen, dass wir den Vater nicht nur darum bitten können, Engel freizusetzen für uns, sondern wir haben sogar gesehen, dass wir selber aktiv Engel freisetzen können und ihnen sogar Anweisungen oder Aufträge geben können, bestimmten Engeln, nicht allen Engeln, nicht beliebig, aber den Engeln, die dir zugeteilt sind, kannst du Aufträge erteilen, tatsächlich, damit sie die ausführen für dich, weil sie deine dienstbaren Geister sind. Ja, wir haben das letzte Mal gesehen, dass Matthäus 16, 19 heißt es, dass uns die Schlüssel zum Himmelreich gegeben sind. Und wir können im Himmel binden und lösen. Ja? Die Engel lösen wir. Amen. Weil die wollen wir. Halleluja. Die Dämonen binden wir. Amen. Dämonen werden gebunden. Engel werden gelöst. Halleluja. Amen. Und wer tut es? Wir. Amen. Du bist gerufen, in dieser Zeit deine Autorität wahrzunehmen. Du bist berufen, in dieser Zeit wirklich einzutreten in deine Position als ein Sohn Gottes, der tatsächlich diese Welt aktiv verändert mit der Hilfe der Engel. Amen. Engel sind nicht da, dass wir sie anbeten oder irgendwie ihnen mit ihnen jetzt eine persönliche Beziehung aufbauen, so wie wir zu Jesus eine persönliche Beziehung aufbauen. Aber sie sind uns gegeben als diese Helfer, die wir tatsächlich aktiv beauftragen können. Wir haben gesehen, dass David zum Beispiel im Psalm 103 hat er zu den Engeln gesagt, er hat gesagt, preist den Herrn, ihr seine Engel. Das heißt, er hat sie beauftragt, den Herrn zu preisen. An einer anderen Stelle in 1. Mose 24 sehen wir, dass Abraham einen Engel freigesetzt hat, dass er mit seinem Diener geht, um für seinen Sohn eine Braut zu bekommen. Und zwar indem er einfach das proklamiert hat. Er hat einfach gesagt, der Herr wird seinen Engel mit dir senden. Und in dem Moment hat er es gemacht. Also, wenn ein Mann Gottes des alten Bundes so viel Autorität hatte, sagen zu können, der Herr wird seinen Engel mit dir senden, wie viel mehr wir dann als Söhne des neuen Bundes können uns darauf verlassen, dass wenn wir Engel aktivieren, dass sie tatsächlich das tun. Amen. Ja, was hat Jesus gesagt, als sie ihn gefragt haben oder gesagt haben, was erlaubst du dir? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Da hat er einfach mal kurz gesagt, hey Leute, Salomo, ja, war einer der größten Könige des Alten Bundes, so ungefähr, eigentlich der Größte, der Erfolgreichste jedenfalls, kannst du sagen, ja, der Reichste, der Weiseste und so weiter. Also der war damals für die Juden, das war, also Salomo, das war gewaltig. Ja. Aber Jesus hat sich einfach hingestellt und hat gesagt, hier ist mehr als Salomo. Und über Abraham hat er gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Noch nicht schlecht. Schau, und der lebt in dir. Amen. Der, der ehe Abraham war, schon sagt, ich bin, der lebt in dir. Amen. Also wie sehr musst du an diese Autorität glauben, die Gott in dich hineingelegt hat. Amen. Halleluja. Die Kat hat, als wir jetzt die Pfingstkonferenz hatten, Kat Kerr, hat jetzt, als wir die Pfingstkonferenz hatten, hatte sie über die himmlischen Heerscharen gelehrt. Wer von euch war da dabei? Alle, okay, super. Und diese himmlischen Heerscharen sind ja, da möchte ich ein bisschen drüber sprechen, diese himmlischen Heerscharen sind ja, sind nicht die normalen Engel, es gibt ja unterschiedliche Kategorien von himmlischen Wesen. Ja. Es gibt zum Beispiel Cherubim, es gibt Seraphim, es gibt die vier lebendigen Wesen um den Thron herum. Ja. Es gibt die 24 Ältesten, die sicherlich auch eine Form von Engelswesen sind, ja, und so weiter. Und dann gibt es eben Engel und dann gibt es zum Beispiel die himmlischen Heerscharen. Und diese himmlischen Heerscharen, ist interessant, im Alten Bund kannst du öfters lesen von diesen himmlischen Heerscharen und dann liest du gleichzeitig von den Heerscharen Israels. Amen. Damals im Alten Bund gab es diese natürlichen Heerscharen Israels, die die Kriege hier auf der Erde gekämpft haben, die Kriege Josuas, die Kriege Sauls, die Kriege Davids und so weiter. Es waren die Heerscharen Israels und gleichzeitig gab es diese himmlischen Heerscharen, die mit diesen irdischen Heerscharen in eins gingen. Und immer wenn das passiert ist, wenn die irdischen Heerscharen mit den himmlischen Heerscharen in eins gingen, was glaubst du, was dann passiert ist? Dann war Sieg in der Schlacht. Wenn, mit anderen Worten, wenn der irdische Kampf oder die irdische Armee, so muss ich sagen, wenn die irdische Armee mit der himmlischen Armee synchronisiert war, dann war der Sieg garantiert. Amen. Wenn sie nicht synchronisiert war, dann haben sie wahrscheinlich eine Schlacht verloren. Amen. Aber wenn sie synchronisiert waren, die irdische Armee synchronisiert mit der himmlischen Armee, dann haben sie immer gewonnen. Halleluja. Was glaubst du, was passiert, wenn wir als Herrlichkeitssöhne Gottes, als Söhne Gottes, die dieses Herrlichkeitsleben leben, gemeinsam, auch noch gemeinsam, weil ich habe gesagt, es ist ein gemeinschaftliches Leben, das Herrlichkeitsleben. Wenn wir als Söhne des neuen Bundes gemeinschaftlich synchronisiert werden mit den himmlischen Herrschern, was glaubst du, was dann passiert? Amen. Und jetzt pass auf. Gott hat tatsächlich den Söhnen Gottes des neuen Bundes anvertraut, zu sagen, wo es lang geht. Amen. Er hat dir nicht den Auftrag gegeben, aus eigener Kraft und unabhängig von Gott einfach irgendwelche Engel rumzukommandieren. Verstehst du? Das hat er nicht. Das wird auch nicht funktionieren, weil die Engel kennen die Stimme des Herrn. Amen. Die wissen, ob der Herr spricht oder ob dein Fleisch spricht. Weil dein Fleisch ist ja nicht der Herr. Amen. Aber wenn der Herr aus deinem Geist spricht und du sprichst im Namen des Herrn, sprich im Namen Jesus, dann verstehen die Engel sehr wohl, wer da spricht. Und dann sagen sie, hey, das ist nicht die Tatjana im Natürlichen, die da spricht, sondern das ist die Christus-Tatjana, die da spricht. Das ist die, die mit Jesus eins geworden ist. Das ist die, in der Jesus lebt. Das ist die, die in seinem Auftrag spricht. Das ist die, die vom Heiligen Geist übernommen ist und vom Heiligen Geist her redet. Amen. Und das können sie ganz genau erkennen. Und in dem Moment, wo sie das erkennen, werden sie aktiv. Amen. Werden die Heerscharen aktiv. Die himmlischen Heerscharen sind Kriegsengel, könntest du sagen. Es sind Engel, die dafür zuständig sind, die Heerscharen des Feindes zu vernichten. Amen. Darum ging es im alten Bund, ging es im Natürlichen darum, dass die Heerscharen des Feindes vernichtet werden. Und Gott war da sehr konsequent. Er hat gesagt, hier nichts mehr übrig lassen und so. Ja, gibt es ja einige Stellen, wo sie zu viel übrig gelassen haben. Das hat Gott nicht gefallen. Ja, weil das eine geistliche Sache ist, verstehst du? Genauso ist es im neuen Bund. Wenn du als Sohn Gottes Dinge tolerierst in deinem Leben und in deinem Umfeld, hat Gott keine Freude daran. Wenn du aber deine Autorität wahrnimmst und sagst, hey, himmlische Herrscher, auf geht's, da rein, vernichte diese dämonischen Mächte, vernichte diese Geister von Krankheit, vernichte diese Geister von Krebs, vernichte diese Geister von, was weiß ich, Viren und Bakterien und was auch immer irgendwo Krankheiten verursacht, vernichtet sie in Jesu Namen. Weißt du, dann sagt Gott, yeah, jetzt nehmen sie ihren Stand ein. Amen. Oder die geistigen Mächte, ja, die Lügengespinste des Teufels. Halleluja, die gibt es ja auch noch. Ja. Ja, 2. Korinther, das ist eine interessante Stelle, 2. Korinther 10, hast du vielleicht schon mal gehört. Aber sieh es jetzt mal in diesem Zusammenhang. Weißt du, 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5, das beschreibt eigentlich das, was wir tun mit Hilfe der himmlischen Heerschar. Amen. Da heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Was sind die Waffen unseres Kampfes? Das Wort Gottes auf unseren Lippen. Amen. Der Geist Gottes in uns und die Engelsunterstützung, die himmlischen Heerscharen, die mit uns in den Krieg ziehen. Halleluja. Und diese Waffen unseres Kampfes, sagt er, sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Also geistlich, logischerweise. Wenn sie nicht fleischlich sind, sind sie geistlich. Und deswegen mächtig für Gott, und zwar mächtig zur, jetzt pass auf, was hier steht, Zerstörung von Festungen. Halleluja. Amen. Und damit meint er nicht irgendwelche alten Burgen, weil die sind eh schon längst zerstört, sondern damit meint er die Gedankenfestungen. Er sagt hier, von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Mit anderen Worten, wer von euch ist schon mal in irgendein Gedankengebäude der Lüge hineingerannt in seinem Leben irgendwo, ist damit konfrontiert worden, dachte, meine Güte, was ist denn das? Wie kann man denn so denken? Als Beispiel, bei anderen oder bei dir selber, du hast plötzlich gemerkt, oh, Moment mal, wo war ich denn da verstrickt? Was waren denn das für Lügen, die ich da geglaubt habe? Ja, vorher haben wir zum Beispiel die Lüge der Menschenfurcht zerbrochen. Ja? Wo war ich denn da verstrickt? Ständig unter dem Joch eines Menschen, ständig unter der Kontrolle eines Menschen. Wo war ich denn da? Das ist ja gar nicht das, was Jesus für mein Leben vorgesehen hat. Amen. Und plötzlich wird es dir bewusst. Und in dem Moment, wo es dir bewusst wird, stehst du auf. Und in dem Moment, wo du aufstehst, sagst du, hey, keine Sekunde länger. Nicht mit mir. Nicht in meinem Leben. Und jetzt kommst du, was du dazu tun kannst und solltest es, du solltest sagen, so, himmlische Heerschar, ja, auf geht's. Auf sie mit Gebrüll. Amen. Vernichte diese dämonischen Mächte. Vernichte, zerstört diese Festungen. Zerstört diese dämonischen Kräfte. Auf geht's. In den Kampf, in Jesu Namen. Vernichtet, runtergerissen, entmachtet. Öffentlich zur Schau gestellt. Im Triumphzug führt er sie einher. Amen. Und der ganze Himmel ist bereit, dich darin zu unterstützen. Insbesondere die himmlischen Herrscher, die dafür spezifisch zuständig sind. Halleluja. Machen Kleinholz. Sehr gute Sache, Amen. Kleinholz aus den Dämonen. Ah. Halleluja. Kleinholz aus den Geistern von Krankheit. Kleinholz aus dem Geist des Todes, Kleinholz aus dem Geist und der Lüge, Kleinholz aus dem Geist und der von teuflischen Ideologien, Gedankengebäuden, Lügen, Gespinsten und so weiter. Schaka. Halleluja, Halleluja. Weißt du, was der Heilige Geist heute Abend machen möchte? Er möchte wirklich uns hier aufstehen lassen. Amen. Er möchte dich wirklich aufstehen lassen. Er möchte dir wirklich sagen, wer du bist. Und er möchte dir zeigen, dass du nicht allein bist. Amen. Du hast nicht nur eine gewaltige Familie um dich herum, sondern du hast auch diese himmlische Unterstützung um dich herum. Du hast diese himmlischen Heerscharen auf deiner Seite. Die warten nur auf Arbeit. Amen. Die Kate hat, glaube ich, gesagt, wenn wir zum ersten Mal unsere wenn wir zum ersten Mal die himmlischen Heerscharen einladen, mit uns zusammenzuarbeiten, dann bekommen wir 100 Kriegsengel oder was weiß ich zugeteilt. Und je öfter wir sie einsetzen, umso mehr werden es. Sie hat gesagt, sie glaubt oder weiß oder hat Gott ihr das gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls geht sie davon aus, dass sie etwa 200 Millionen inzwischen hat. Sie macht es natürlich auch schon ein paar Jahre. Halleluja. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber... Das ist auch nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass tatsächlich die Unterstützung der Engel in deinem Leben zunimmt, je mehr du sie einsetzt. Amen. Halleluja. Und du tust es, ich sage es nochmal, du setzt sie ein in Ehrfurcht vor Gott. Du setzt sie ein in Unterordnung unter Gott. Du setzt sie ein in der Führung des Heiligen Geistes. Ja? In Psalm, pass auf, in Psalm 37, glaube ich, ist es, Moment, im Psalmus. Im Psalm 34, Vers 8 heißt es. Hast du schon gewusst, oder wie? Im Psalm 34, Vers 8 heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das heißt mit anderen Worten, da wo Ehrfurcht vor Gott ist, da wo Furcht des Herrn ist, da setzt sich die Engelsaktivität frei. Das musst du immer sehen. Auch vor Engeln sollten wir Respekt haben, weil sie mächtige Wesen sind. Aber weißt du, wir sollten trotzdem sehen, was unsere Position ist. Wir sollten nicht passiv sein. Verstehst du? Sondern wir sollten sehen, hey, wir geben ihnen Aufträge. Wir setzen sie in Gang. Wir aktivieren sie. Wir aktivieren sie in unserem persönlichen Leben. Wir aktivieren sie über dem Leben von anderen Menschen. Wir aktivieren sie in ganzen Städten und ganzen Regionen. Und wir aktivieren sie auch über Nationen. Weil es gibt im Wort Gottes, kann man immer wieder sehen, an verschiedenen Stellen, es gibt Hierarchien im unsichtbaren Bereich, sowohl auf der dämonischen Seite als auch auf der englischen Seite. Also der Engelsseite, ja. Gibt es Hierarchien. Es gibt Unterengel und es gibt Überengel sozusagen. Ja. Es gibt, an einer Stelle heißt es, es gibt Mächte, es gibt Gewalten, es gibt Herrscher. Amen. Herrscher, glaube ich, das sind Engel über ganze Nationen. Genauso gibt es auch Dämonen natürlich, aber das ist nicht unser Fokus. Halleluja. Aber es gibt Herrscher, weißt du, es gibt einen Engel über Deutschland. Ich habe mal gesehen, das war mal, während so Erweckungsveranstaltung, da habe ich gesehen, wie dieser Engel über Deutschland zum ersten Mal, so habe ich das wahrgenommen, zum ersten Mal seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, es war wie wenn so ein ich weiß nicht, da gibt es ja so Filme teilweise, so Narnia oder so, wo irgendwie solche alten Gestalten sich langsam den Staub abschütteln und wieder zum Leben kommen. Ja? Und da habe ich so gesehen, wie dieser Engel wieder zum Leben langsam kam und wieder sich, ja, wie die Glieder so ein bisschen gestreckt hat. Ich glaube, dass wir da gerade sind. Amen. Ich glaube, dass wir da gerade sind. Der Engel über Deutschland ist dabei, sich zu erheben. Amen. Und weißt du, ich sage jetzt nicht, dass du einfach so mir nichts, dir nicht sagen kannst, so Engel über Deutschland, mach das und jenes. Aber du kannst dazu beitragen, dass er aktiviert wird, indem du das Wort über Deutschland proklamierst. Du kannst dazu beitragen, dass er aktiviert wird, indem du den Herrn preist und lobst. Und wenn der Heilige Geist tatsächlich, und das wird er dann sicher gemeinschaftlich machen, nicht nur bei dir allein zu Hause, dann kann es auch sein, dass Gott sagt, hey, beauftrage ihn. Aber das sind gewaltige Wesen, die tatsächlich ganze Nationen verändern und verwandeln können und ganzen Nationen zugeteilt sind. So wie der Erzengel Michael zum Beispiel, das ist ein ganz besonders hoher, der ist dem Volk Israel spezifisch zugeteilt, aber gleichzeitig ist er allgemein ein extremer Kriegsengel, ja, der zum Beispiel Daniel geholfen hat, durchzubrechen in diesen 21 Tagen Fasten. Ja. Da ging es um Israel, deswegen kam Michael. Ja, also ist er da ihm zur Seite gestellt worden, um in diesem Kampf durchzubrechen. Und dann am Ende erfährt dann Daniel, ah ja, der Michael hat mir geholfen und so weiter. Ja. Das sind natürlich ganz, ganz gewaltige Wesen, die wir nicht einfach so rumkommandieren können. Ja. Aber lass uns damit beginnen, die himmlischen Heerscharen zu beauftragen. Amen. Lass uns damit beginnen, wirklich die Engelsaktivität in unseren Familien, in unseren Städten, Dörfern, Regionen, in unseren Nationen zu verstärken, indem wir uns dieses Bereiches immer mehr bewusst werden und indem wir unseren Stand darin als Söhne einnehmen. Halleluja. Indem wir erkennen, hey, wir haben eine Aufgabe da drin. Amen. Wir stehen auf. Amen. Sag mal, wir stehen auf. Halleluja. Andere Engel, ich nenne dir einfach ein paar, ich nenne dir mal ein paar Arten von Engeln. Andere Engel, die es auch noch gibt, sind zum Beispiel Botschafterengel. Ja? Gabriel ist ein Botschafterengel. Botschafterengel kannst du nicht einfach freisetzen, sondern die setzt Gott souverän frei, wenn er eine Botschaft zu bringen hat. Trotzdem ist es so, dass indem du das Wort zum Beispiel über Menschen proklamierst, indem du das Wort über Städten und Nationen proklamierst, kannst du unter Umständen eine Beauftragung für einen Engel freisetzen, den Gott dann schickt, damit eine bestimmte Sache erledigt wird. So wie er zum Beispiel einen Engel geschickt hat, um Gideon zu berufen. Ja, da heißt es, das Volk Israel schrie zum Herrn, weil sie in Not waren, weil sie bedrückt waren von den Midianitern und so weiter. Und als Antwort sandte Gott einen Engel zu Gideon, um ihn zu beauftragen, um Israel von den Midianitern zu befreien. Amen. Kannst du sehen? Weißt du, all das hängt zusammen mit uns. Wir müssen nur lernen, wie wir mit diesem Bereich richtig umgehen. Beauftragungsengel werden von Gott oder Botschafterengel werden von Gott gesandt, um Botschaften zu verteilen, so wie er das will. Trotzdem können wir ihre Aktivität mit beeinflussen. Also ich will dir einfach zeigen, welch gewaltigen Einfluss du auf die unsichtbare Welt hast. Halleluja. Also die Engel, die sind es einfach leid, arbeitslos zu sein. Also im Himmel gibt es kein Hartz IV. Halleluja. Offenbarungsengel. Ja, in der Offenbarung zum Beispiel, ja, Offenbarungsengel in der Offenbarung zum Beispiel, heißt es ganz am Ende und auch am Anfang wird es deutlich, dass Gott seinen Engel gesandt hat, um Johannes all diese Dinge zu offenbaren. Also die ganze Offenbarung ist durch einen Engel überbracht worden. Ja. Zacharia hat Offenbarung empfangen durch einen Engel, die ganze Zeit. In seinen ganzen Offenbarungen kannst du sehen, es ist immer ein Engel, der bei ihm ist und der ihm die Sachen erklärt. Ja? Es ist ein Offenbarungsengel. Auch die setzt Gott souverän frei. Aber wenn du dich nach Offenbarung ausstreckst, wenn du dich in diesen Bereich der geistlichen Welt hinein ausstreckst, um Offenbarung von Gott zu empfangen, Offenbarung seines Wortes, Offenbarung aus der unsichtbaren Welt, wenn du dich danach ausstreckst, dann wird Gott diese Engel freisetzen. Amen. Wir brauchen noch mehr Offenbarungsengel. Halleluja. Preist den Herrn. Aber wie gesagt, in dem Bereich, da würde ich nicht sagen, dass wir sagen können, hey, Offenbarungsengel, offenbart mal was, sondern wir setzen sie frei, indem wir uns nach Offenbarung ausstrecken. Amen. Es gibt Engel, die Hinweise geben oder Führung geben, konkrete Führung. Zum Beispiel als Josef Jesus nach Ägypten nehmen sollte, um ihn vor Herodes zu schützen. Und als er ihn wieder zurückbringen sollte nach Israel, beide Male ist ihm ein Engel erschienen, um ihm zu sagen, hey, jetzt geht's nach Ägypten. Und dann wurde ihm wieder gesagt, so, jetzt ist wieder gut, jetzt kannst du wieder nach Hause gehen. Ja. Es ist ein wegweiser Engel gewesen oder ein Führung oder wie auch immer. Ja. Helfer im geistlichen Kampf, habe ich schon gesagt, Beispiel Michael bei Daniel. Engel können beteiligt sein, auch das ist eine ganz heiße Sache, Engel können beteiligt sein am Gerichtshandeln Gottes. Das ist auch interessant. Nicht alle Engel sind so lieb, wie wir denken. Lies die Offenbarung. Ja, da siehst du einige Engel, die mächtig beteiligt sind daran, dass es richtig Rambazamba gibt. Zornesschalen und so weiter ausgegossen werden. Da sind auch die Engel beteiligt. Also es gibt Engel, die am Gerichtshandeln Gottes beteiligt sind. Es ist auch nicht unser Auftrag, die freizusetzen. Ja. Ja, das wollten gern die Jünger. Ja. Die haben zu Jesus gesagt, hey, lass uns befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt auf diese Stadt und sie verzehrt, weil die haben dich nicht aufgenommen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Amen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu verderben, sondern zum Erretten. Trotzdem hat Gott im Himmel Engel, um gegebenenfalls, wenn notwendig, auch das Gerichtshandeln auszuführen. Amen. Aber es ist nicht unsere Sache, sie freizusetzen. Halleluja. Es gibt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, es gibt persönliche Engel, ja, Schutzengel oder auch Engel, die Leuten persönlich zugeteilt sind zum persönlichen Dienst. Ja, an einer Stelle sagt Jesus in Matthäus 18, 10, da redet er von, zunächst redet er von Kindern und dann redet er davon, dass man solche Kleinen nicht zum Abfall verführen soll. Ja? Und dann sagt er am Schluss, ja, denn die Engel dieser Kleinen sehen Tag und Nacht das Angesicht Gottes. Hier spricht er also nicht nur von Kindern, körperlich Kindern, sondern er spricht auch, er nimmt es dann übertragen und er sagt auch eben die, die einfach glauben, ja? Die einfach glauben, die kindlich glauben. Er sagt, sie haben einen Engel, mindestens einen Engel, oder es ihre Engel heißt, das ist wahrscheinlich sogar mehrere Engel. Sie haben Engel, die Tag und Nacht vor Gott stehen. Amen. Und sich um sie kümmern. Halleluja. Toll, Aurelia. Hä? Wow. Das sind einige. Die stehen Tag und Nacht vor dem Herrn für dich. Halleluja. Amen. Ja, es ist so. Ja? Also, wenn wir Gott kindlich vertrauen, dann setzt es die Engel frei. Und da gibt es persönliche Engel. Ich habe es gesagt, Schutzengel sind auch persönliche Engel. Psalm 91, Vers 11 und 12, ja, wo es heißt, der Herr hat seinem Engel befohlen, dass sie dich bewahren und behüten auf all deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt und so weiter. Ja. Dann gibt es Engel von ganzen Gemeinden und Diensten. Wir hatten das jetzt bei der Konferenz mit Jeff, dass er den Glory Life Engel gesehen hat, mit Gelb und Grün, den Farben, ja, der Herrlichkeit und des Lebens. Interessant, es war ihm auch in dem Moment nicht bewusst, aber Irina hat hinterher gesagt, ja, Grün und Gelb ist doch klar, die Herrlichkeit, oder Gold war es, ja, Gold. Die Herrlichkeit, Gold ist die Herrlichkeit und Grün ist das Leben, also Herrlichkeitslebensengel. Es gibt Engel über ganzen Diensten. Ja, in der Offenbarung 2 siehst du die Engel der einzelnen Gemeinden. Es gibt Engel, die über bestimmte Aufträge gesetzt sind. Ja, zum Beispiel der Philippus hatte einen Engel, der dafür gesorgt hat, dass er an den richtigen Platz kam, um den Kämmerer aus Äthiopien zu Jesus zu führen. Das ist interessant. Ja? Halleluja. Rechne damit. Weißt du, rechne damit, dass Engel dich richtig platzieren. Amen. Rechne damit, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Weißt du, Epheser 2, Vers 10 steht über das Leben der Erlösten, dass wir in Christus Jesus geschaffen sind zu guten Werken, die Gott schon zuvor bereitet hat, dass wir nur in ihn wandeln brauchen. Das heißt, du kannst dich da hineinfallen lassen, dass die Engel schon dafür sorgen, dass du am richtigen Ort zur richtigen Zeit bist. Halleluja. Sag mal, danke, Vater. Weißt du, wenn wir darüber reden, dann solltest du immer sagen, danke, Vater. Nicht nur hören, interessante Informationen, sondern das ist ja für dich. Amen. Das ist dir ja gegeben. Du sollst immer sagen, danke, wow. Das ist ja der Hammer. Das habe ich also auch noch. Also ich habe persönliche Engel, ich habe Dienstengel, ich habe Engel, die dafür sorgen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin. Ja, ich habe sogar Wunderengel. Amen. Es gibt in der Bibel viele Beispiele davon, von Engeln, die Wunder bewirken. Ja, ich habe dir schon ein Beispiel gesagt mit dem Brot und dem Wasser. Das war ein Engel, der ein Wunder vollbracht hat in dem Moment. Ja, noch viele, viele weitere Beispiele kannst du sehen. Engel, die Wunder vollbracht haben. Zum Beispiel, was habe ich denn hier? Ja, das Manna war ein Beispiel. Ich glaube, dass bei vielen Wundern, wo es gar nicht direkt beschrieben ist, trotzdem die Engel beteiligt waren oder sind bis heute. Ich glaube, dass es bestimmte Zeichen gibt, wie Goldstaub. Das sind so die modernen Zeichen, sozusagen, die Gott in dieser Zeit in der Gemeinde tut. So ähnlich wie das Manna in der Wüste. Ja? Goldstaub, Edelsteine, die sich plötzlich materialisieren. Das sind die Engel. Wer soll es sonst sein? Amen. Irgendjemand muss das ja machen. Irgendjemand muss das ja backen, sozusagen. Jemand hat mal gesagt, der Goldstaub, das ist wie der himmlische Salzstreuer der Engel. Die Engel haben wieder ein bisschen zu viel gesalzen und da ist was übergeflossen und deswegen hat sich der Goldstaub materialisiert. Halleluja. Also, so gibt's die unterschiedlichsten Arten von Engeln. Aber was wir heute Abend tun wollen, ach so, regionale und nationale Engel habe ich schon genannt. Ja? Das ist dann die höchste Kategorie, sage ich mal. Zuerst die Engel über Gemeinden, die Engel über Diensten und dann die höchste Kategorie sind die nationalen Engel über ganzen Nationen. Insbesondere dann natürlich über der Nation Israel ist einer der stärksten oder wenn nicht der stärkste Engel überhaupt, nämlich der Michael gesetzt. Ja? Das sind also wirklich gewaltige Wesen. Ja? Ich glaube sogar, dass es Engel über ganzen Kontinenten gibt. Warum glaube ich das? Weil es in der Offenbarung eine Bibelstelle gibt, wo es heißt von einem Engel, dass er mit einem Bein auf dem einen Kontinent stand und mit dem anderen Bein auf dem anderen Kontinent. Es muss dir mal geben, wie groß muss dieser Engel sein? Also 10 Meter Engel ist ja nichts da dagegen. Amen. Das muss ja ein Engel sein, der muss ja, ich meine, ein paar hundert Meter reichen nicht aus. Kannst du es jetzt ausrechnen, wenn du kannst es mal schauen, wie groß der Abstand zwischen einem Kontinent ist. Also nimmst vielleicht die Kontinente, die am nächsten beieinander sind, aber selbst dann müssen das Kilometer sein. Also sagen wir von Europa bis Nordafrika, das eine Bein auf dem Stiefel von Italien, das andere Bein in Tunesien. Sagt man zu einem Nachbarn. Also das sind dann sicher jetzt nicht Engel, die sich so leicht von dir einfach was sagen lassen. Da musst du schon in extrem hohe Bereiche der Autorität einsteigen. Aber weißt du, die Sache ist die, und das gebe ich dir jetzt zum Schluss mit, die Sache ist die, Gott hat dir genau so mächtige Engel zur Seite gestellt, wie es deiner Position in Christus und deinem Auftrag entspricht. So einfach. Amen. Du brauchst für deinen Auftrag wahrscheinlich nicht den Engel, der mit einem Bein auf dem einen Kontinent und mit dem anderen Bein auf dem anderen Kontinent steht. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht brauchst du einen Engel, der über eine ganze Region oder Nation gesetzt ist oder über einen Dienst oder eine Gemeinde oder was auch immer. Ja? Dann kannst du davon ausgehen, dass Gott diese Engel bereits bestimmt hat. Es kann nur sein, dass sie momentan noch schlafen. Oder Däumchen drehen oder was auch immer. Das kann sein. Amen. Aber jetzt, heute, sag mal, heute endet das. Heute endet die Arbeitslosigkeit der Engel. Amen. Weil spätestens heute, sag mal, spätestens heute, entscheide ich mich, nicht mehr länger passiv zu sein, sondern aufzustehen und meine Autorität wahrzunehmen und den Engeln Arbeit zu geben, die Gott mir zugeteilt hat. Ich lade ein, insbesondere die himmlischen Heerscharen. Amen. Ja. Es reicht auch noch 2 Sekunden später. Gilt es auch noch. Amen. Stimmen wir mal auf zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Also, sag nochmal mit mir. Ich lade ein die himmlischen Heerscharen. Von heute an werde ich ihnen Aufträge erteilen. Und sie werden die Mächte der Finsternis vor mir her vernichten. Sie werden dämonische Gewalten entmachten. Ich erteile die Aufträge. Als Sohn Gottes, geführt vom Heiligen Geist, in ihm. Und sie werden aktiv. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass mal auf, jetzt lass uns mal gemeinsam in Sprachen beten. Erheb einfach mal deine Stimme. Weißt du, das Erste, was du tun solltest, ist immer, du nimmst Autorität. Und das Zweite, was du dann tust, ist, du beauftragst die himmlischen Heerscharen, dass sie für dich ausführen, was du vorher befohlen hast. Amen. Du nimmst Autorität. Deswegen, in Jesu Namen nehmen wir jetzt Autorität. Pass auf, ich habe es auf dem Herzen. Heute Abend nehmen wir Autorität über jeden, als Erstes, über jeden Geist der Krankheit, der irgendwo Söhne und Töchter Gottes in unserem Umfeld, Glory Life Schüler oder sonst irgendjemand angreifen möchte. Und wir sprechen göttliche Vernichtung über diesen Krankheitsgeist und über Viren, Bakterien, Krebszellen, Tumoren, was auch immer Krankheit verursacht hat, in Jesu Namen. Wir nehmen jetzt Autorität. Komm, mach dich eins. Wir nehmen jetzt Autorität in Jesu Namen. Wir nehmen jetzt Autorität über Geister von Krankheit. Wir sagen, wir dulden Krankheit in unserer Mitte nicht. Wir sagen, wir dulden Viren, Bakterien, bösartige Zellen, dämonisches Wachstum im Körper. Wir dulden es nicht in unserer Mitte. Wir nehmen jetzt Autorität darüber. Wir nehmen Autorität über jeden krankheitsverursachenden Geist, egal ob das MS, ob das Diabetes, ob das Krebs, ob das Hashimoto oder sonst irgendetwas ist. Wir nehmen Autorität jetzt in dem Namen von Jesus über diese Geister. Und wir sagen in dem Namen von Jesus, Krankheit, weiche von diesen Söhnen und Töchtern, wo du angegriffen hast, Feind. Wir sagen, weiche jetzt. Deine Zeit ist abgelaufen. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Und wir beauftragen in dem Namen von Jesus die himmlischen Heerscharen, all diese krankheitsverursachenden Dämonen und Geister zu vernichten. Jetzt in Jesu Namen. In der geistlichen unsichtbaren Welt. Wir sprechen Vernichtung aus über diesen Geistern in Jesu Namen. Wir entmachten sie. Wir sagen, himmlische Herrscher, stellt sie öffentlich zur Schau und führt sie im Triumphzug einher. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt gehen wir an. Gegen jede dämonische Attacke, gedanklicher, seelischer oder durch Umstände bedingte Natur, in Jesu Namen, berufliche Attacke, persönliche Attacke. Wir gehen an gegen diese Attacken der Finsternis über Söhnen und Töchtern. Mach dich eins, Lügengeister, Angriffe, in Jesu Namen. Wir nehmen jetzt Autorität über jeden bindenden, unfreimachenden, aufhaltenden, verwirrenden, durcheinanderbringenden Geist, der gegen Söhne und Töchter Gottes angegangen ist. Wir nehmen Autorität über jeden Lügengeist, wir nehmen Autorität über jeden Geist der Schwäche, wir nehmen Autorität über jeden Geist von Verwirrung in Jesu Namen und wir sagen, himmlische Herrscher, zieht aus und vernichtet diese Geister im Leben der Söhne und Töchter. Vernichtet diese Geister im gesamten Bereich von Glory Life und all den Menschen, mit denen wir verbunden sind. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wir sagen Angriffe der Finsternis, die Söhne und Töchter Gottes, sei es beruflich, familiär, geistlich oder sonst irgendwie versucht haben, zu stoppen oder zu entmutigen. Wir sagen jetzt entmachtet. Halleluja, Halleluja, sag mal, jetzt entmachtet über den Söhnen und Töchtern Gottes, über meinem Leben und über dem Leben von jedem Einzelnen, mit dem wir verbunden sind, in Jesu Namen. Wir beauftragen die himmlischen Herrscher, diese Geister jetzt zu vernichten, Durcheinanderbringer. Du hast verloren. Wir setzen jetzt die Klarheit Gottes frei. Die Klarheit der Herrlichkeit Gottes. Wir setzen Ermutigung frei. Wir setzen Stärke frei. Wir setzen Gesundheit frei. Wir setzen Offenbarung der Wahrheit frei. Wir reißen runter jede Lüge von Stolz, die Söhne und Töchter daran gehindert hat, die Wahrheit zu erkennen. Und wir setzen frei, in Jesu Namen, den Geist der Demut, der Unterordnung unter dich. Und wir danken dir, Vater, dass somit ganz neue Klarheit kommt in ihr Leben. Ha, wir setzen Klarheit frei. Wow, wow, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Ja, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Oh ja, zieht aus, Herrscher des Himmels. Zieht aus! Oh, vernichte alle unsere Feinde! In Jesu Namen! In Jesu Namen! In Jesu Namen! Und unsere Feinde sind nie Menschen, nur dass du es weißt. Halleluja! sondern sind immer Geister. Paulus hat gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir zum Schluss noch etwas Letztes. Jetzt sagen wir in dem Namen Jesus, sag mal mit mir zusammen, im Namen Jesus entmachten wir jeden Geist von Ablenkung und von Lauheit in den Seelen der Söhne und Töchter Gottes. Heerscharen des Himmels, wir setzen euch frei, diese Geister zu vernichten. Jeden Geist von Religion, von Tradition, von fleischlicher Bequemlichkeit. Wir reißen ihn runter. Und wir sagen, Heerscharen des Himmels, vernichte diese Geister jetzt. In Jesu Namen. Und Heiliger Geist, setze die Söhne und Töchter Gottes frei. Alle, die mit uns verbunden sind. 100% heiß zu sein. Klar ausgerichtet zu sein. Auf den Herrn der Heerscharen. Auf den König der Könige. Auf Jesus Christus. Und auf das, was der Heilige Geist jetzt tut. Wir setzen heiligen Hunger frei. Gepaart mit göttlichem Glauben, der den Himmel auf die Erde bringt. Danke dafür, Vater, dass diese Bewegung vorwärts geht. Niemals rückwärts. Danke, dass diese Bewegung deiner Herrlichkeit durch nichts und niemanden zu stoppen ist. Danke, dass wir, jeder Einzelne von uns, nicht zu stoppen sind. Durch nichts und niemanden. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, das ist es. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, ja, ja, ja. Amen. Amen. Amen. Ihr Könige. Halleluja. Könige unter dem König der Könige. Ihr Priester. Halleluja. Ihr Generäle Gottes. Amen. Halleluja. Die den ganzen Himmel in Bewegung setzen. Halleluja. Wir alle gemeinsam. Danke, Jesus. Danke, Vater. Amen. Halleluja. Preist den Herrn.